Ungewöhnlich schnell hat die CDU-Kommission in Sachen Pflegeversicherung einen eigenen Kompromissvorschlag ausgearbeitet, nachdem es jetzt zum Wochenbeginn wegen der Finanzierungsfrage fast zu einem Koalitionskrach gekommen war, weil die FDP mit der Koalitionsfrage drohte, falls die Union tatsächlich am Modell einer Pflichtversicherung festhalten und die notwendige Mehrheit dafür bei der SPD suchen. Gelaufen, dann hätte Hans-Dietrich Genscher heute einen Doppelauftritt in den Vereinten Nationen gehabt und er wäre dann der unangefochtene Star des Tages gewesen. Doch diese ideale Konstellation ist nicht eingetreten. Es blieb bei der Rede des deutschen Außenministers vor der Vollversammlung, während eine zweite Rede in der für heute Abend anberaumten Jugoslawien-Sitzung des Sicherheitsrates ins Wasser fiel, weil es Widerstände gegen eine allzu groß aufgezogene Veranstaltung in Sachen Jugoslawien gab. Mit einem zusätzlichen Auftritt im Sicherheitsrat, dem Deutschland bis auf Weiteres nicht angehören wird, hätte Genscher noch deutlicher der Welt seine Botschaft verkünden können, dass das Vereinigte Deutschland willens ist, in den Vereinten Nationen mehr Verantwortung zu übernehmen. Dieses Thema spielte in Genschers Rede vor der Vollversammlung eine zentrale Rolle. Er versprach der UNO, dass die Deutschen nach der geplanten Änderung des Grundgesetzes auch ihre Streitkräfte zur Verfügung stellen würden. Die dafür gewählte Formulierung war bewusst so gewählt, dass nicht klar wurde, ob die deutschen Truppen nur für Blauhelmeinsätze oder auch solche wie im Golfkrieg zur Verfügung stünden. Der rote Faden in Genschers Rede war die Versicherung, dass Deutschland sich als europäische Kraft versteht und keinerlei nationale Ambitionen hat. Genscher trug dabei erneut sein Konzept von einem größeren Europa vor, in dem auch Osteuropa und die Sowjetunion einen festen Platz haben müsse. Er appellierte an alle Staaten, dem Osten zu helfen. Im Übrigen trug er einige seit längerem bekannte deutsche Initiativen vor, wie die für ein Waffenregister bei der UNO, die Ächtung umweltzerstörender Kriegführung sowie einen internationalen Gerichtshof zur Aburteilung aller Verbrechen gegen die Menschlichkeit.